ich steh. Die Scheiße steht mir bis zum Halse. Wenn ich schon sag, Neudeutschland will, denn ich bin Nationalist für die Heimat. Ich bin Patriot für unser Vaterland. Ich bin Nationalist für die Freiheit. Ich bin Patriot für unser Land. Immer geradeaus. Ich hör sie pöbeln und sie kreischen.